Dieser Schild beschützt dich vor Speer und Schwert, ist bei bösem Fluch jedoch nichts wert. Mit dem Kristall zu deinem Glück wirft er den Fluch in doppelter Stärke zurück.